Es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe. Man kann nicht einfach sagen, das ist Unterdrückung von Frauen, deswegen die tragen Kopftücher. Sagt Gökçe Yodakul, Georg-Simmel-Professorin für Diversity and Social Conflict am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin. Natürlich, es gibt die Frauen, die sind unterdrückt von ihren Familien. Das kann man nicht einfach so ausschließen. Aber man muss das auch verstehen, dass viele Frauen sehen das als Selbstbestimmung der Frauen. Der überwiegende Teil der Frauen wählt ihre Kleidung selbst. Und deswegen, so Gökçe Yodakul, sei das Tragen einer Kopfbedeckung durchaus zu vereinbaren mit den liberalen und feministischen Normen in unserer Gesellschaft. Es kommt nur auf den Blickwinkel an, und der sei eben oft männlich geprägt. Gemeinsam mit der an der Universität Toronto lehrenden Soziologin Anna C. Korteweg hat sie die Kopftuchdebatten in Frankreich und in der Türkei, in den Niederlanden und in Deutschland in Beziehung gesetzt zu der jeweiligen Geschichte und dem Selbstverständnis der Nationen. Jede Nation hat ihre eigene historische Narrative, die bestimmt auch diese Kopftuchdebatten. Aber es ist auch sehr wichtig, diese in einem Kontext zu sehen und nicht einfach zu sagen, also Kopftuchdebatte allgemein, das ist sehr unterschiedlich. So herrsche in Frankreich seit der Revolution ein republikanisches Ideal vor, das auf den Prinzipien Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit gründe. Gleichheit meine auch die religiöse Neutralität im öffentlichen Raum, Freiheit die Emanzipation aus religiöser Unterdrückung und Brüderlichkeit beinhalte die zivile Loyalität gegenüber der bürgerlichen Gemeinschaft. Das Einverständnis aller Staatsbürger und Staatsbürgerinnen diesen Grundsätzen gegenüber gelte mehr als überbordender Individualismus oder Gruppenidentität. Das Tragen muslimischer Kleidung würde jedoch als Rückzug aus dieser republikanischen Wertegemeinschaft gewertet. Mehr noch, dadurch, dass die Trägerinnen ihre Religionen sichtbar über das Gebot der religiösen Neutralität im öffentlichen Raum stellten, drohe geradezu das Gespenst der Auflösung des französischen Staates. Entsprechend rüde ist die Reaktion der staatlichen Organe. Kopftuchverbot seit 2004, Verbot der Vollverschleierung seit 2009 und in diesem Sommer die Diskussion um Burkinis an öffentlichen Stränden. Faut-il, oui ou non, interdire le Burkini, ce maillot? Eine Hundertschaft an Polizei war nötig, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Auslöser der Auseinandersetzung war ein Stück Stoff namens Burkini. Weit de Franse Burkini-Rel over naar Nederland. Anders sieht der Umgang mit islamischer Kopfbekleidung in den Niederlanden aus. Holland war immer und auch jetzt ein sehr offenes Land und die haben eine Kampagne gemacht mit Frauen, die trägt eine orange Kopftuch, das ist die nationale Farbe von den Niederlanden. Und unter den Fotos steht echt niederländisch. Die machen so Witze. Sie sagen, dass muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, könnte gleichzeitig niederländisch sein. Sie sehen eigentlich kein Problem mit verbindenden Lifestyle mit Frauen, die Kopftuch tragen. Trotz der in der niederländischen Gesellschaft verankerten Werte, Toleranz und Pragmatismus wird auch dort dem Kopftuch und seiner Symbolik mit Argwohn begegnet. So forderte der Rechtspopulist Geert Wilders eine vom Gesetzgeber und der Gesellschaft allerdings abgelehnte Kopflumpensteuer. Ein Verbot der Vollverschleierung wird bis heute diskutiert. Wenn Staat ein Verbot ausführt, das ist auch eine Unterdrückung von diesen Frauen von einer staatlichen Seite. Und das Zweite ist, die Frauenrechte ist immer instrumentalisiert, meint Gökçe Yurdakul. Dass nicht nur das Verbot, eine Verschleierung zu tragen, ein politischer Akt ist, sondern auch die Erlaubnis, zeigt das Beispiel Türkei. Das 2010 aufgehobene Kopftuchverbot an Schulen und Universitäten führte dazu, dass Frauen aus der Unter- und Mittelschicht mit religiösem Hintergrund in großer Zahl einen höheren Bildungsabschluss erwerben konnten. Die Auseinandersetzungen zeigten gleichzeitig den Riss, der durch die eigentlich laizistisch geprägte türkische Gesellschaft ging und den Machtzuwachs der Regierungspartei AKP. Für ein generelles Verbot, also überall, haben 51%, also eine Mehrheit, gesagt, das sollten wir in Deutschland einführen. Für ein teilweises Verbot, also zum Beispiel im Straßenverkehr, im öffentlichen Dienst, in der Schule, bei Demonstrationen, haben sich 30% ausgesprochen. Und gegen ein Verbot der Vollverschleierung haben sich nur 15% ausgesprochen. In Deutschland trifft die Kopftuchdebatte auf eine Gesellschaft, die sich trotz aller Suche nach Homogenität als offen und nicht rassistisch empfindet. Muslime machen hier mittlerweile 5,2% der Gesamtbevölkerung aus. Das Kopftuchverbot gilt vor allem für den öffentlichen Dienst, ist föderal geregelt und wird immer wieder neu in Frage gestellt. Trotzdem, so die Autorinnen Anna C. Korteweg und Gökçe Yurdakul, werden die Einschränkungen in der Berufswahl und die Diskussion über ihre Kleidung von vielen Musliminnen als diskriminierend empfunden. Die Diskussion ist immer mit Männern, immer mit Politikern und niemanden fragt eigentlich an den Frauen, die den Niqab tragen. Also warum tragen sie den Niqab? Was denken sie über die pluralistische Gesellschaft in Deutschland? Wobei die beiden Soziologinnen in ihrer Untersuchung gar keinen Unterschied machen zwischen Kopftuch und der das Gesicht bedeckenden Niqab. Das Argument, mit Menschen, deren Mimik man nicht erkenne, sei keine Kommunikation möglich, lässt Gökçe Yurdakul nicht gelten. Also man kann eigentlich natürlich sehr gut kommunizieren mit den Frauen, die tragen auch ein Niqab. Man kann sie in die Augen sehen. Ich sehe keine Verhindernis, mit einer Frau zu sprechen, die hat eine Vollverschleierung. In ihrer Zeit als Studentin in Kanada habe die Wissenschaftlerin erlebt, dass verschleierte Frauen am Unterricht teilgenommen hätten, ohne dass Mitstudenten und Professoren daran Anstoß genommen hätten. Frauen dürfen tragen, was sie wollen. Das gehört zu einer pluralistischen Gesellschaft. Deutschland möchte gerne eine pluralistische Gesellschaft sein. Deswegen ich bin prinzipiell gegen ein Verbot der Vollverschleierung in Deutschland.